Die Mafiaisierung der Camorra. Michele Zaza, Opazzo, der Irre genannt, war der Sohn eines Fischers aus Portici und in den 70er Jahren zum maßgeblichsten Zigarettenschmuggler Neapels avanciert. Er besaß eine riesige Villa auf dem Posillipo mit einem herrlichen Ausblick auf den Golf von Neapel. La Glorietta nannte er sie. Von einem lokalen Fernsehsender interviewt, witzelte er einmal, dass der Tabakschmuggel die Fiat-Werke Süditaliens seien. Was er damit meinte, war, dass er selbst genauso viele Arbeitsstellen schuf wie der Autogigant in Turin. Am 5. April 1973 gehörte der Irre einem Killerkommando an, das versuchte, Polizeichef Angelo Mangano zu töten, einen sizilianischen Gesetzeshüter, der sich im Kampf gegen die Mafia in Corleone hervorgetan hatte. Warum sollte ein neapolitanischer Camorrista einen Feind der sizilianischen Mafia töten? Weil dieser Camorrista kurz zuvor in die Cosa Nostra aufgenommen worden war. Die Verbindungen zwischen Mafia und Camorra erhielten bald eine offizielle Form. Auf ihre traditionelle Art und Weise knüpften sizilianische Mafiosi Verwandtschaftsbande mit den Camorristi, die auf der Ehe und dem Comparatico gründeten, wörtlich Mitvaterschaft, das heißt, man übernahm die Patenschaft für ein Kind. In Kampanien entstanden mindestens zwei Cosa Nostra-Familien und wurden von Palermo bestätigt. Die eine hatte ihren Sitz in der Hauptstadt und gruppierte sich um eine große Familie, die Zaza Mazzarellas, zu der auch der Irre Zaza gehörte. Die andere war in Marano zu Hause, einer Kleinstadt im nördlichen Umland von Neapel, in der die Nuvoletta-Brüder das Sagen hatten. Für die Sizilianer brachten Neapolitaner vom Schlag des Irren ausgezeichnete Schmuggelkontakte und ein umfassendes Vertriebsnetz. Sie in die Cosa Nostra einzuführen, war eine Möglichkeit, sie im Auge zu behalten. Die Entscheidung der sizilianischen Mafia, einige Camorristi bei sich aufzunehmen, hatte auch strategische Gründe. Die wichtigsten Akteure im neapolitanischen Schmuggelgeschäft Ende der 60er Jahre waren multinationale Händler, die Marseiller genannt, da einer ihrer früheren Stützpunkte sich in der französischen Hafenstadt Marseille befunden hatte. Zwischen 1971 und 1973 nutzten die Männer der kampanischen Cosa Nostra ihre Feuerkraft, um die Konkurrenz auszuschalten. Eine Handvoll neapolitanischer Zigarettenschmuggler und mindestens 6 Marseiller wurden hingerichtet. Nach den Maßstäben der Mafia war dies ein relativ geringer Gewaltaufwand, der sich auszahlen sollte. Bald hatten die Cosa Nostra und ihre kampanischen Freunde den Tabakschmuggelmarkt für sich allein. Das Geschäft florierte. Es wird vermutet, dass in der Region Kampanien zwischen 40.000 und 60.000 Menschen in der Schmuggelwirtschaft beschäftigt waren. Die Fiat-Werke Süditaliens. In der Tat. Die Cosa Nostra erhielt mehr als einen fairen Anteil am Gewinn. Laut Aussage eines Mafioso, der am Schmuggel beteiligt war, wurde Neapel zum Eldorado der Sizilianer. Der Geldstrom, der aus Sizilien über das Tyrrhenische Meer geschwappt kam, hatte auch gravierende Auswirkungen auf die sizilianische Mafia. Bis zum Jahr 1969 waren die meisten Ehrenmänner, die nach dem ersten Mafiakrieg unter Anklage gestanden hatten, nämlich wieder auf freiem Fuß und konnten dort weitermachen, wo sie infolge der Ciaculli-Bombe aufgehört hatten. So nahm die sizilianische Mafia nach einer 6-jährigen Pause infolge der Ciaculli-Bombe ihr konstitutionelles Leben wieder auf. Das erste offizielle Gremium, das die Cosa Nostra schuf, war ein Triumvirat aus altgedienten Bossen, die mit der Pflicht betraut waren, die schlafenden Strukturen der Organisation in der Provinz Palermo neu zu beleben. Einer dieser Männer und vermutlich der angesehenste war Stefano Bontate, der Prinz von Villa Grazia und Capo der größten Familie in Palermo, wie schon sein Vater vor ihm. Bontate gehörte zum Mafia-Adel. Der zweite war Gaetano Tano Badalamenti, der Boss von Cinisi, wo mit dem neuen Flughafen für Palermo eine riesige Einnahmequelle entstanden war. Badalamenti verfügte über langjährige Kontakte zur Cosa Nostra in Detroit. Der dritte im Bunde war Luciano Ligio aus Corleone. Das Triumvirat wurde 1974 von der Kommission abgelöst, wobei der Boss aus Chinisi, Tano Badalamenti, am Kopfende der Tafel saß. Die frühere Kommission unterschied sich ein wenig von der neuen. Als sie Ende der 50er Jahre gegründet worden war, durfte kein Familienoberhaupt einen Sitz darin belegen, angeblich, weil man einzelnen Ehrenmännern die Gelegenheit geben wollte, Beschwerden über ihre Bosse vorzubringen, ohne Schikanen befürchten zu müssen. Die Kommission dagegen, die 1974 neu belebt wurde, bestand aus den wichtigsten Bossen der Provinz Palermo. Es ist kein Zufall, dass dieses neue Gremium ausgerechnet zu einem Zeitpunkt ins Leben gerufen wurde, da der Zigarettenschmuggel in Neapel eine der Haupteinnahmequellen der Mafia war. Denn die Kommission erfüllte nicht nur die Aufgabe, die Beziehungen zwischen den Familien zu regeln, sondern betrieb obendrein einen lukrativen Tabakschmuggel. 1978 verlangsamte sich der Tabakschmuggelboom, weil ein internationales Abkommen es den Behörden nunmehr erlaubte, Schmuggler bis in internationale Gewässer zu verfolgen. Die Menge an beschlagnahmten Zigaretten erreichte in diesem Jahr einen Höhepunkt. Das Misstrauen der Mafiosi untereinander sowie zwischen Mafiosi und Camorristi beendete das Oligopol.